Aber der Carlos ist auch da. Okay, danke schön. Das war also Carlos der Rescher, der also durchaus mithalten kann in der Reihe von Zorro und Robin Hood und wie die Jungs alle heißen. Oder auch Che Guevara oder so. Dann haben wir jetzt noch ein Stück, das ist eigentlich mehr so an das Publikum gewidmet, wo wir ab und zu spielen. Und zwar, manche stehen dann immer nur da und überlegen, analysieren, was wir da machen und die Texte und weiß der Kuckuck was. Die können halt irgendwie, die sehen halt, glaube ich, irgendwie intellektuell oder so. Ne? Und aber heute Abend ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Das ist uns auch sehr lieb. Das Stück heißt Analytik Typen.